Giant Heart, ein Lied über die Gewalt, über den Krieg, die israelische Band The Angels, sie hier in Fazit. Und The Angels, sie sind auf Tournee, zum Beispiel am 16. Februar in Marburg und am 17. Februar in Bielefeld. Und jetzt gucken wir hier auf die Filme der Woche, auf den französischen Liebesfilm Im Schatten der Frauen von Philippe Garrel und auf das neue Werk von Quentin Tarantino. Auf den Western also The Hateful Eight. Den hat Tarantino in Ultra Panavision 70 gedreht, also auf 70 mm. Das ist ein Breitwandformat für Monumentalfilme. Schon lange nicht mehr benutzt worden, eigentlich seit den 60er Jahren nicht mehr. Er sagt selbst dazu: That version could be as long as it is. Eine Version, eine Roadshow-Version, die so lang sein kann, wie sie es jetzt ist, mit einer Ouvertüre, mit einer Pause nach zwei Dritteln des Films, und es gibt ein Programmheft dazu. Das macht es zu etwas Besonderem. Es ist für Leute, die genau das wollen. Man schenkt mir den Abend. Wenn man sich diese Version aussucht, dann gehört man mir. You're giving that to me. If you come to that version, you're mine. Allerdings kann sich nicht jeder diese Version aussuchen, denn es gibt nur ganz wenige Kinos in Deutschland, die 70 mm zeigen können. In allen anderen Kinos sieht man dann die digitale Version dieses Films. Die Geschichte: Die hasserfüllten Acht treffen sich zusammen in einem Kurzwarenladen in einer verschneiten Einöde in Wyoming. Sieben Männer und eine Frau. Jennifer Jason Leigh spielt eine Schwerverbrecherin, die von einem Kopfgeldjäger gefangen gehalten wird. Es dauert dann insgesamt ganz lang eigentlich, bis der erste Schuss fällt, aber dann sind es 49 brutale Gewaltakte, die Tarantino in den Film eingewoben hat. Das hat ein konservativer Media Research Center in den USA genau gezählt. Und für uns im Studio ist jetzt Filmkritikerin Anke Lewicke. Frau Lewicke, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Bis also 100 Minuten muss man warten bis zum ersten Schuss, und davor wird ja sehr viel geredet. Was wird denn da verhandelt in den Dialogen? Naja, alles und nichts. Also alles, es geht um den amerikanischen Bürgerkrieg, um den Rassismus, und es geht um das Nichts, also wie man den besten Kaffee kocht. Und genau darin ist ja eigentlich Tarantino Meister, das alles und nichts in ein gutes Spannungsverhältnis zu setzen. Wir müssen nur an Pulp Fiction denken, an die beiden Gangster, die darüber reden, wo es die besten Burger gibt, und dann schießen sie wieder. Aber genau dieses Spannungsverhältnis bekommt er jetzt nicht hin. Es wird unendlich viel gelabert. Die Dialoge sind eigentlich Handlungsträger, haben nicht diesen besonderen Eigensinn. Und die Schauspieler, die gefallen sich alle auch so in dieser Bad-Guy-Pose, spielen mehr für den Spiegel als für ihr Gegenüber. Ja, und man langweilt sich dann so ein bisschen. Oh je. Aber Tarantino sagt ja von sich auch, dass er die Kinogeschichte sehr gut kennt, und er zitiert hier ganz bewusst bestimmte Filmemacher, auch sich selbst. Er hat seinen Protagonisten aufgetragen, vor den Dreharbeiten seinen Debütfilm Reservoir Dogs anzugucken. Was reizt ihn denn an diesem Spiel mit den Zitaten? Naja, also er macht ja immer Kinofilme, und er zitiert aus vielen Genres und haut da was zusammen, was vielleicht nicht zusammenpasst, und das ergibt dann das Tarantino-Universum. Aber jetzt zitiert er nur noch aus dem Tarantino-Universum. Also er hat ja den Spaghetti-Western schon häufig zitiert, und in dem Spaghetti-Western, der hat ja schon damals in den 70er Jahren immer reflektiert, was ist das, der amerikanische Western, wie brutal ist diese Geschichte. Und durch diese Dekonstruktion hat eigentlich Tarantino das Ganze schon immer vergrößert. Und jetzt mit 70 mm vergrößert es nochmal, aber jetzt bleibt eigentlich gar nichts mehr übrig. Das Ganze läuft sich ins Leere. Also auch diese Typen, es sind alles nur noch Stereotypen, die nicht mehr auf irgendein Bezugssystem verweisen. Also Eigenzitate können doch recht narzisstisch sein, und so ist dieser Film. Oh, und wie ist es mit der Gewalt? Also eben diese vielen Gewaltakte, die gezeigt werden, das erwartet man natürlich auch von einem Tarantino-Film. Aber ist es nicht doch ein Spiegel auch der gegenwärtigen amerikanischen Gesellschaft, der hier gezeigt wird? Ja, man kann das immer wieder sagen. Es geht natürlich um den Rassismus, um die Geschichte des Rassismus. Aber ich habe das Gefühl, das wird hier nicht ordentlich als Thema verhandelt, eigentlich nur als Aufhänger genommen, um so langsam die Spannung zu steigern, bis man weiß, es eskaliert irgendwann. Und dann hat man eben den Rest, eine Schlachterplatte. Und die sieht man natürlich im 70-mm-Format sieht man dann eben auch, wie Jennifer Jason Leighs blaues Auge immer blauer wird, und das in allen Facetten. Also ein Film, der Sie in keinster Weise überzeugen konnte. Nein. Unser zweiter Film der Woche ist Im Schatten der Frauen von dem Franzosen Philippe Garrel. Da geht es um ein Paar, um die Liebe, um Abhängigkeiten in der Liebe, um Affären. Die Frage, wie sich die Liebe und auch die Leidenschaft bewahren lassen, wenn sich ein ganzes Leben in einer ganz kleinen Pariser Wohnung abspielt. Auf den ersten Blick mag dieser Film vielleicht nicht viel mit The Hateful Eight zu tun haben, aber auch der ist auf Zelluloid gedreht, auf 35 mm in CinemaScope und in Schwarz-Weiß. Warum denn in diesem Format? Naja, wenn man auf Zelluloid dreht und dann noch Schwarz-Weiß, dann muss man eben jede Einstellung schön durchchoreografieren. Und natürlich Schwarz-Weiß ist auch immer ein Spiel mit Licht und Schatten. Und dieses Spiel versucht Philippe Garrel eben mit dem Seelenleben seiner drei Figuren in den Einklang zu bringen. Also haben wir den erfolglosen Dokumentarfilmer, der so eine liebevolle Frau hat, die auch ihm immer hilft. Und er hat überhaupt gar kein Selbstwertgefühl mehr, nimmt sich eine Geliebte und kann sich aber nicht von seiner Frau trennen, weil er sich sonst verloren fühlt. Dann nimmt die Frau sich auch einen Geliebten, das erträgt er nicht. Und dann haben wir drei einsame Gestalten, die durch Paris laufen. Und dieses Schwarz-Weiß gibt dann so was Poetisches, aber gleichzeitig auch was Alltägliches und verströmt eben so schön die Einsamkeit dieser drei Figuren. Und geht Ihnen, wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, kann ich nicht genau entscheiden, ob Sie es gut fanden oder nicht. Das französische Kino am Ende mit seinen vielen Liebesgeschichten manchmal ein bisschen auf den Geist. Nicht so, wie es ist hier. Also da wird wirklich die Liebe zum Diskurs, weil Philippe Garrel gehört eben noch zur Nouvelle Vague. Und da geht es ja darum, wie Beziehungen auch immer mit gesellschaftlichen Zusammenhängen, also wie das alles eine Verbindung ist. Und hier geht es eben um einfach auch ein armes Paar, die leben da in Paris. CinemaScope schön, das Bett ist eine große Bettlandschaft, das sieht einladend aus, aber CinemaScope auch die Enge einer Einzimmerwohnung, da muss man eben neben dem Bett auch direkt die Zwiebeln schneiden und das ist nicht unbedingt sexy. Anke Lewicke hat uns die beiden Filme der Woche vorgestellt, hier in Fazit Im Schatten der Frauen von Philippe Garrel und The Hateful Eight von Quentin Tarantino, beide ab morgen in unseren Kinos zu sehen.